an mir vorbei, weil der Whisky nicht mehr reicht. Warum fühle ich mich so klein? Langsam gehe ich ein, das darf nicht sein. Immer wenn ich kurz so hoch geflogen bin, zieht mich irgendetwas runter bis zum Boden hin. Ich glaub, ich bin nicht gesund, auch wenn das komisch klingt. Irgendetwas zieht mich immer runter, wenn ich oben bin. Ich bin in L.A., ich amüsiere mich königlich. Doch es zieht mich runter, immer wenn's am schönsten ist. Mein Onkel hat gesagt, daran gewöhnst du dich. Aber besser wird es nicht, nein, ich glaub, das tötet mich. Kaum packt mich Euphorie, mischt sich der Teufel ein. Ich werd ihm widerstehen, Gott soll mein Zeuge sein. Ich mein, was soll schon sein, noch gestern bin ich abgehoben. Jetzt such ich die gute Laune unten auf'm Flaschenboden. Das Leben hat mich an der Leine wie so'n Hündchen. Kurz hoch und wieder runter, wie so'n Flug von Wien nach München. Und nichts hilft, ich schieß mit Flinten auf'm Panzer. Hirngespinst wie kaum ein anderer Mann, es nimmt mich auseinander. Ich sag, alles zieht an mir vorbei, wie im Zeitraffer. Weil der Whisky nicht mehr reicht, trink ich Weihwasser. Warum fühl ich mich so klein, ich will heim, Papa. Papa, langsam geh ich ein, das darf nicht sein. Immer wenn ich kurz so hoch geflogen bin, zieht mich irgendetwas runter bis zum Boden hin. Ich glaub, ich bin nicht gesund, auch wenn das komisch klingt. Irgendetwas zieht mich immer runter, wenn ich oben bin. Eben auf der Stage gewesen, Fremden meine Hand gegeben. Lebe meinen Traum, aber träume manchmal von einem anderen Leben. 5 Minuten Euphorie, dann 5 Stunden Abturnphase. Freunde feiern unten, ich zerbrech mir den Schädel, bis ich schlafe. Sir J sagt, wie kannst du nicht zufrieden sein? Genieß es, Mann, ich weiß es nicht mal selbst, ich fühl mich wie gefangen. Ich will auch nicht undankbar sein, aber irgendwas zieht mich runter. Ich weiß, ich dürfte nicht einmal meckern, hab alles getan und erreicht. Der Tisch ist voll essen, nur durch mein Gerappe, doch ich will nur am Leppi hängen. In der Hoffnung, mich ohne nachzudenken, abzulenken. Endlich wieder mal in Ruhe wegzupennen. Zwing mich mit aller Kraft dazu, mich zu erinnern, für wen ich's mach. So geht es jede Nacht. Sorry, mein Schatz, dein Baba hat einen Knacks, ich merk es. Alles zieht an mir vorbei, wie im Zeitraffer. Weil der Whisky nicht mehr reicht, trink ich Weihwasser. Warum fühl ich mich so klein? Ich will heim, Papa. Papa, langsam geh ich ein, das darf nicht sein. Immer wenn ich kurz so hoch geflogen bin, zieht mich irgendetwas runter bis zum Boden hin. Ich glaub, ich bin nicht gesund, auch wenn das komisch klingt. Irgendetwas zieht mich immer runter, wenn ich oben bin. Es fühlt sich an wie ein ständiger Krieg in mir, gleich auf welcher Seite ich mich entscheide zu sein. Ich würde immer nur diesen Fight verlieren. Sie wollen, dass ich hält, strafe den Rest. Doch ich sehe den Schatten im Augenwinkel. Wissen, dass er mich wohl nicht so schnell gehen lässt. Sie diesen Dorn aus meinem Kopf. Sie haben gesagt, dass Liebe alles heilt. Anscheinend liebe ich mich nicht mal selber genug dafür. Denn immer wenn ich fliege, verbrenne ich mir meine Flügel. Bin so müde und zufrieden zwischen glücklich und wütend. Ich kann nicht sehen, denn alles zieht an mir vorbei wie im Zeitraffer.